Die Nachrichtenagentur Sana Syriens brachte am 6. Juni einen Beitrag unter der Überschrift zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas. Korea bewahrt seine Linie Fortschritt zum Weg für die Progression und Entwicklung auf seiner Internet-Homepage. Die Nachrichtenagentur Sana Syriens brachte am 6. Juni einen Beitrag mit den Überschriften zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas bewahrt seine Linie Fortschritt zum Weg für die Progressiven und Entwicklung auf seiner Internet-Homepage. Im Beitrag hieß es, dass Genosse Kim Jong-il schon in der ersten Zeit des Arbeitsbeginns im ZK der Partei der Arbeit Koreas die Partei klug geleitet hatte, damit die Partei an der Juche-Ideologie, die die Volksmassen als die Herren der Revolution und des Aufbaus betrachtet und in ihnen die Kraft sieht, die Revolution und den Aufbau voranzutreiben, als Leitidee festhält.